don't wanna be bitch. Ey, du findest dich zu fett? Baller dir doch einfach Bad. Mach dich mit die X, mit die X, mit die X. Ey, du willst uns halt nicht gelernt? Baller dir doch einfach Bad. Mach dich mit die X, mit die X, mit die X. Ey, mach es so wie Crystal F. Baller dir doch einfach Bad. Mach dich mit die X, mit die X, mit die X. Ey, hör mit dem wie Pink 2-6. Baller dir doch einfach Bad. Mach dich mit die X, mit die X, mit die X. Ey, es ist nie zu spät. Für Pink mit die X. Zeige dir, wie Kinder leicht das Abnehmen von Kilos geht. Wenn ich kotze, zieh ich weiter. Speed Diät, denn sein war nie leichter. Ey, du findest.